Herzlich willkommen nochmal, Tom und Catherine Ruanala. Herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. I'm so happy I get to be here with you this morning. Ich bin so froh, dass ich heute hier sein kann, heute Morgen. Hello everybody. Hallo zusammen. Hallo. I tell you, I have been so blessed to watch the way you love and the way you walk together in such unity. Ich muss echt sagen, ich bin gesegnet dadurch geworden, wie ihr euch einander liebt und in Einheit zusammengeht. Watching you all yesterday in the hot sun with smiles on your faces as you were sharing the love of Jesus. Euch gestern zu sehen in der heißen Sonne mit einem Lächeln auf dem Gesicht, während ihr Jesus den Leuten mitgeteilt habt. The way you're all here in for all the services and no one complaining about the heat or and the purity of your leaders. Und auch hier in den Gottesdiensten, dass sich keiner über die Hitze beschwert hat und auch über die Reinheit eurer Leiter. And the hunger in your hearts for more of him. Und der Hunger in eurem Herzen für nach mehr von ihm. And the worship. Und der Lobpreis. Oh, it's like a little slice of heaven here in. Es ist wirklich wie ein kleines Stück Himmel hier. So it's a real honor to be here. Also es ist eine echte Ehre, hier zu sein. Father, we give you all the thanks. Vater, wir geben dir all das Danke. You are so good. Du bist so gut. We love you. Wir lieben dich. We welcome your presence, Holy Spirit. Wir heißen deine Gegenwart willkommen, Heiliger Geist. Thank you for all you have done. Danke für alles, was du getan hast. And all you're going to do. Und für alles, was du noch tun wirst. In Jesus' name. In Jesu Amen. Namen. Amen. Praise the Lord. Preist den Herrn. Hallelujah. Well, I think most of our books have already sold, but we have one book on Audible. Ich glaube, die meisten von unseren Büchern sind schon verkauft, aber wir haben auch ein Buch auf Audible. I've done 6 books, but only done one on Audible, but we'll work on getting the rest out. Ich habe 6 Bücher, aber nur eines ist auf Audible, also als Hörbuch, aber die anderen kommen auch noch. My daughter reads Speak Life for Me. Which is on our Audible book. Und das Speak Life for Me, das hat meine Tochter als Hörbuch aufgenommen. Das gibt's dazu. And I believe erwerben. We have one of our books out there in Romanian. Halleluja. Und ich glaube, eines unserer Bücher gibt es auch auf Rumänisch. Halleluja. So not German yet, but if you can read English or Romanian, there's some books out also there. Also auf Deutsch haben wir noch keine, aber wenn du Englisch oder Rumänisch kannst, dann haben wir Bücher für dich. I'll have to believe for them to be translated into German. Aber ich glaube, sie werden auch noch auf Deutsch Amen, übersetzt. Amen. Praise the Lord. Preist den Herrn. And I want to welcome to many Australians are watching online. And praying for the meeting here, so I want to welcome you and bless you. And also our partners, we have monthly partners from around the world who are watching and praying. Ich möchte auch Zuschauer aus Australien willkommen heißen, die einfach zuschauen und diese Treffen segnen und auch unsere Partner, die auch zuschauen. We have a monthly mentoring group with our partners, and maybe we have one of our partners here today. Also wir haben auch eine monatliche Mentorengruppe mit unseren Partnern. Vielleicht sind auch ein paar von unseren Partnern hier. Ah, hello Sandra. Hello, good Sandra. To see you. God bless you. Gut dich welcome, zu sehen. Welcome. Yeah. I really deeply value our monthly partners. They pray with us, they support us, and then we have these mentoring sessions each month on Zoom, and it's very, very sweet, very beautiful. Ich schätze unsere Partner wirklich sehr. Sie beten für uns und sie beten auch mit uns. Und dann haben wir immer diese monatlichen Zoom-Anrufe, wo wir einfach miteinander beten. They help carry us around the world in prayer and in help, and we to see the Holy Spirit touch the world. Und sie tragen uns echt im Gebet, wenn wir um die Welt gehen und wir sehen, wie der Heilige Geist die Welt berührt. I want to give God glory for all that he's done this weekend. Und ich möchte Gott die Ehre geben für alles, was er an diesem Wochenende getan hat. There were many people that the Holy Spirit touched powerfully on Friday night and then last night in the miracle service. Da gab es viele, die am Freitagabend vom Gott berührt werden und auch gestern Abend in unserem Wunderdienst. I'd love to hear just a few 60-second testimonies from people who were touched or healed during the services this weekend. Ich würde gerne nur so kurze 60-Sekunden Zeugnisse von Leuten hören, die einfach gestern berührt wurden und ja. So some were not here last night. So if we can share some of those testimonies, we'd love to hear. Could you come quickly? Also für die, die nicht hier sein konnten gestern, dass wenn du etwas zum Teilen hast, dann kannst du schnell nach vorne kommen. Yeah, come and tell us what's happened. Komm und erzähl uns, was passiert ist. Give them a hand as they come. Lass uns ihnen einen Applaus geben. You can all come up on the stage. Come on up. Come. Komm nach oben. Tell us what happened to you. Was ist bei dir passiert? Ich hatte ein ziemliches Chaos in meinen Gedanken, als ich kam. Das war ziemlich viel Sorge und Anstrengung da drin. She had chaos in her mind, worries and worries in her mind and so on. Yeah. Und als du gesagt hast, wir sollen die Hand dorthin legen, wo wir Schmerzen haben, habe ich die Hand auf den Kopf gelegt. And when you said I should put my hand where the pain is, I put my hand on my head. Und es wurde so ruhig und da kam so viel Frieden rein und ich spüre es jetzt auch wieder und ganz viel Wärme. And I was at peace and it was silent sound and und es tat mir so leid, dass ich gestern Abend nicht gleich vorgekommen bin. Und interessant war, ich hatte hinterher Telefon-Gebetsdienst. And afterwards I had a prayer service. Und ich hatte das Gefühl, alle Anrufe, die kamen, war oh, meine Gedanken und Ängste und Sorgen. Und ich konnte sofort diesen Frieden weitergeben, wie du gesagt hast. Und die haben das wirklich empfangen. All the prayer requests I got were about peace of mind and I could continue to give it or pass it on. So stark. Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hello, my friend. Hallo, mein Freund. God touched you last night. Gott hat dich gestern berührt. Yes, I was actually scheduled for a knee operation. Ich hatte eine Knieoperation, die terminiert war. Well, because of other reasons, I had to wait for that. So I said, well, why I have to wait? Why not praying? Und ich musste aus bestimmten Gründen wurde das verschoben und ich muss darauf warten. Deswegen habe ich gedacht, statt zu warten, kann ich auch dafür beten lassen. Things got better and better. Many people asked and said, why does this not happen at once? Und das ist dann schrittweise immer besser geworden und ich habe mich gefragt, warum geht das nicht auf einmal weg? And last night I really felt your prayer. I just put my hand on that and I really felt things really came back together and I'm absolutely serious. I will not have an operation. I will not. Und, I'm doing very well. The pain is gone. Let me just take that. Und genau gestern, als gebetet wurde. It's gone. The pain is gone. This is so wonderful. That makes my heart so happy. That makes my heart so happy. Das macht mich so glücklich. Now, because I've seen when people have had the knee operations and the long time it takes to recover. Ich habe nämlich auch gesehen, wenn Leute Knieoperationen hatten, wie lange das auch gebraucht hat, bis sie wieder ganz hergestellt waren. I'm so happy for you. Ich bin so glücklich für dich. Praise the Lord. Come. Preist den Herrn. Tell us what happened. Was ist passiert? Am Freitagabend hat der Pastor Georg Karl für mich gebetet, dass ich hupfen kann. On Friday night, Pastor George prayed for me that also I can jump again. Hupfen. And now I can jump again. Gestern hast du einen Aufruf gemacht, dass für Gelenke an den Beinen. Yesterday you called for joints in the legs. Ich habe in diesem Bein, das ist steif gewesen unten am Gelenk. And my leg here was stiff in the joints. Und es war für mich sehr schwer, in der Stadt zu laufen. Ich kam fast nicht mehr zum Auto. And it was difficult to walk through the city. Und ich bin gestern Abend nicht vorgekommen. And yesterday night I did not come to the front. Weil ich es ausprobieren wollte, von der Tiefgarage bis zum Hotel. Because I wanted to try if I can manage to go from my garage to the hotel. Und ich konnte laufen. And I could walk. Danke, Jesus. Jesus is so wonderful. Hallelujah. Das ist so wunderbar. Hallelujah. Yay, God. Hallelujah. This is wonderful. Hello. Hey, tell us what happened to you. Was ist bei dir passiert? Also gestern Abend ist mein Glaube wieder sehr gestärkt worden. Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. My faith was strengthened yesterday. All things are possible to those who believe. Also sowohl du hast es gesagt und der Pastor hat es im Vorfeld von der blutflüssigen Frau auch gesagt. Und es hat meinen Glauben wieder so sehr gestärkt. Und ich möchte mich von keinem Menschen, auch wenn ich in einer Umgebung bin, die nicht glauben, also my faith, nicht mehr auf die ungläubigen Menschen schauen, sondern das behalten, dass alle Dinge möglich sind, so dem der glaubt. My faith was strengthened and I want to keep that in my environment that I believe. Halleluja, Amen. Hallo. Hallo. Vor vielen, vielen Jahren habe ich zum Herrn gesagt, du hast mich gemacht als eine Frau, wo dich spüren will. Many years ago I said to the Lord, you made me a woman that wants to sense you. Und er hat zu mir gesagt, mach deine Hand auf den Kopf. And he told me, put your hand on your und head. Du wirst mich spüren. And you will feel me. Das ist mir verloren gegangen. But I lost that. Weil ich das nicht mehr gemacht habe. Because I did not practice that. Als die Schwester jetzt das Zeugnis gegeben hat. And when the sister gave the testimony. Und ich hatte auch oft auch Karussell in Gedanken, viele Gedanken, wo and es I had chaos in my thoughts a lot of times. Und als sie dieses Zeugnis gegeben hat. And when she gave habe testimony, ich meine Hand auf den Kopf gegeben. I put und my hand on my head. Gespürt. And I could feel him again. He remembered Halleluja. Me. Hallo. Hallo. Also Pastor Karl hat gestern Abend gesagt, er hätte so einen Eindruck, dass jemand so ein Metallband im Bauch. The pastor said yesterday that there was somebody who has a metal plate in his stomach. Im Bauch. Belly. Ja. Das habe ich nicht, deshalb bin ich auch nicht vorgekommen dann. And I did not have this, aber es hat mich nicht in Ruhe gelassen. But it left, did not left me alone. Weil ich habe Kunststoffnetz im in der Leiste. Because I have plastic kind of in my belly. Wegen einem Leistenbruch früher mal. Because of something broke there. Hernia. Und jetzt habe ich einen akuten Leistenbruch auf der anderen Seite hier. And now it's on the other side. Und das stand dann schon so raus. Ne? And it was already looking out. Und dann hat er für mich gebetet und hat gesagt, ich soll es testen und prüfen. And then he prayed for me and said I should test it and check it. Und dann hat es was weniger. And it was less. Ja, es hat weniger und dann hat er weiter gebetet. And he continued praying. Noch mal ein Stück weniger. It was even less than. Und ja, so war es dann gestern Abend und er hat gesagt, Kid, aber er sieht im Geist nichts mehr, dass es weg ist. And this was yesterday and then he said in the spirit he sees there's nothing anymore. Ja, und so glaube ich es auch. And this I too believe as in heaven on earth as in heaven. Und ich habe jetzt heute Morgen auch beim Gehen viel besser gehen können. And this morning when I was walking it went a lot better. Halleluja! Yeah. Halleluja! Praise the Lord! That's wonderful. Hello. Hello. Hey, what happened to you? Was ist bei dir passiert? Ich war am Freitag so erschöpft, ich konnte gar nicht mehr auf meinem Stuhl sitzen, weil ich so müde war von dieser Woche. I was so exhausted from this week on Friday that I couldn't even sit on my chair anymore. Ich habe mich hinten auf hinten in den Gottesdienstsaal gelegt während deiner Predigt. During your sermon I was laying in the back room. Und aber der Heilige Geist kam und hat so meine Energie wieder aufgefüllt wie so ein Blitz und Supercharger und ich bin wieder wieder da. But the Holy Spirit filled my energy back up like lightning. Halleluja. Halleluja. Ich heiße Esther. My name is Esther. Und ich weiß das. Dass Gott mich zur Königin berufen hat. I know that God has called me to be a queen. Aber ich leide unter Menschenfurcht. But I have the fear of man. Aber ich spüre, wie Jesus das wegwäscht. But I feel like how Jesus is washing this away. Das ist, es tut so gut. And it feels so good. Halleluja. Es fällt mir so schwer, vor so vielen Leuten zu reden. And it's so difficult to me to speak in front of people. God. Praise the Lord. I'm so proud of you. Well done. Stolz auf dich. Praise the Lord. Preist den Herrn. Wow. Hello. Hi. Ich bin Alexander. I'm Alexander. Ich habe am Freitag schon den Livestream angeschaut. I was watching the livestream on Friday. Und war auch sehr berührt zu Hause. Also ich war auch sehr müde. Ich lag dann so im Bett und ich war total vom Heiligen Geist erfüllt. I was lying in my bed and was tired. Then completely filled with the Holy Spirit. Und der Heilige war so stark, es drückte so stark auf meine Lungen. Ich habe gedacht, mich drückt's in das Bett hinein. There was like a pressure on my lungs. It was like pushing me into the bed. Und ich bin betrunken eigentlich eingeschlafen. And I was drunk in the spirit when I went to sleep. Dann habe ich am Samstag hier, wo wir hier waren, fand ich das Gebet sehr stark vor der Evangelisation. Und on Saturday when we had a prayer before the outreach, und, this was really powerful. Und ich hatte den Eindruck, dass ich mit einer neuen Kraft evangelisiert habe. And I felt like I was preaching the gospel in a new power. Ja, weil da wirklich eine ganz andere Kraft da war, eine ganz andere Salbung, habe ich gemerkt, wenn ich für Kranke gebetet habe oder sie gesegnet habe, da war Because Kraft there, da. There was another power when I was praying for the sick. Dann abends in der Anbetung, ich hatte eigentlich sehr viel mit dem Heiligen Geist erlebt, muss ich sagen. And yesterday night in the worship, I really had experienced a lot with the Holy Spirit. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich bin neu in den Heiligen Geist verliebt. Ich bin richtig verliebt in den Heiligen Geist. I had this impression that I am completely new in love with the Holy Spirit. Ich war auf meinen Knien während der Anbetung und ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich möchte schwanger sein von dir. And I was saying, Holy Spirit, on my knees and said, Holy Spirit, I want to be pregnant with you. Und den ganzen Abend hat er mich berührt und ich habe gesagt, ich will da nicht mehr raus. I want to stay in your presence. Und heute Morgen habe ich Feuer empfangen. Das war so stark. Dieses Feuer vom Heiligen Geist. The fire from the Holy Spirit. Ich bin verliebt, neu verliebt in Heiligen Geist. And I'm completely new in love with the Holy Spirit. Thank you. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Oh, yay, God. So good. Hello. Hallo. Was ist passiert? Ich habe schon länger etwas mit dem Rückenprobleme und habe eigentlich immer gedacht, es kommt von meinen Bandscheiben. Und das ist aber jetzt vom Kaiserschnitt. I have for some time problems with my back and I thought it was because of the discs, but it was actually due to a C-section I had. Und die Schmerzen sind dann praktisch auch hier übers Bein, also mit dem Rücken habe ich zwar auch, aber es ist auch hier die Leiste. And this is done all, the pain also went into the legs. Mm-hmm. Und die Woche waren dann ein bisschen mit dem Rücken Probleme und ich habe mich schon so gefreut, jetzt aufs Wochenende hier. And this week I had back pain and I was really looking forward to this weekend. Ja, aber es war eigentlich dann wieder gut und am Freitag nach dem Geschäft, ich habe gedacht, ich kann mit dem Auto nicht fahren. Also mir hat die Leiste, mir hat alles wehgetan. Ich konnte weder bremsen noch Gas geben. Ich habe wirklich gedacht, meine Güte, wenn ich jetzt einen Unfall baue, aber ich wollte unbedingt hierher. So it was really good, but on Friday the pain came back and I almost couldn't drive with my car, but I said I want to come here. Mhm. Und dann habe ich halt die Zähne zusammengebissen und habe dann halt immer auch beim Autofahren immer mit der Hand dann gedrückt gehabt, mein Knie. Und habe dann immer auch gut Abstand zum Vordermann gehalten und habe immer gedacht, bitte Vater, bitte Vater. And then I really tried to get here and was helping with my hands during driving and so. Ja, und ich muss auch sagen, beim Autofahren, ich habe so seit letzter Woche merke ich immer zwei Engel sitzen hinten. Und ich habe nur gesagt, Jungs, schnallt euch an, ich weiß nicht, ob es heute gut wird, aber ich glaube, mit euch wird es gut. And I feel like when I'm driving that there are angels behind me and I told those angels to buckle up. So. Und, aber die Schmerzen, wie gesagt, ich habe dann, das ist halt immer mehr und ich habe gemerkt, meistens wenn so Intensivtage sind, Pastor Georg kennt es dann auch schon in Rebe, bei mir dann schafft es brutal dann und habe ich gedacht, nein, und ich bin dann so ein Dickkopf, ich sage, und jetzt erschreicht und dann komme ich erschreicht. So. Und dann ist aber die Schmerzen halt wirklich immer schlimmer so geworden. It was, the pain was really high, but I'm then stubborn and I say, now I really will do it. So. Ja, und dann gestern, ich hatte wirklich so Schmerzen und habe dann für mich beten lassen. So yesterday the pain was really hard, difficult and I let him pray for me. Genau, ich von deinem glaube auch Pastorenteam oder glaube ich from your team, yeah. Ja. Genau. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie auf einmal die Schmerzen weggehen und auch Wärme über mich kommt. Es war zwar schon vorher auch, wo du gesagt hast, wir sollen die Hände hinhalten und es ist schon besser geworden, aber nach diesem Gebet ist noch mehr. Also so, before when we were praying and putting hands on ourselves, it was already getting better, but after this prayer it got even better. Halleluja. Ja. Wie ist es jetzt? Fast ganz vorbei. Also almost completely gone. Fast ganz vorbei. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Danke, Heiliger Geist. In the name of Jesus. Komplette Heilung im Namen Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Hello. Hello. What's your name? Wie heißt du? Ich heiße Daria. I was translating you yesterday. Ich habe dich gestern übersetzt. And I was in the box and I just wanted to go. You are very good, by the way. In der Box. Praise him. And when I was just running to the loo, I had an attack of pain on my hip. Und so I was like, oh my God, should I go to the front for the prayer? But I was in the box, so I couldn't go. Ich hatte oben dann einen Schmerz auf einmal und ich habe mir überlegt, ob ich schnell runter konnte, aber ich konnte ja nicht gehen. Then at the end, Hans Peter and Tatjana prayed for me, and I could jump, and it was just gone. Und dann haben Hans Peter und Tatjana nach dem Gottesdienst für mich gebetet, und ich konnte wieder springen, und es war alles weg. And at about 2 o'clock in the night, and I said, "You are under my feet." Und dann ist es in der Nacht nochmal gekommen, aber ich habe gesagt, es ist unter meinen Füßen, und es ist weg. Thank you, Jesus, and thank you for translating. You did such a good job. Hallelujah! Come and tell us what happened. Was ist bei dir passiert? Seit ich 13 war, hatte ich Asthma. Und sie hat mich gestern vorgerufen. Es ist eine Frau, die hat Probleme mit den Lungen. Ich wusste, das ist meins. Since I was 13, I had asthma. And you called me to the front because of lung issues. Ich weiß, ich habe gestern neue Lunge gekriegt. Also es ist keine Grenze mehr. Wenn ich einatme, dann ist es nicht so mehr eine Grenze, sondern es ist offen und weit. Und ich habe, bis ich zu Hause war, eine Dreiviertelstunde nur gesungen. Ich habe neue Lungen. Halleluja. And I know, yes. I know. I'm sure. I know I received new lungs yesterday because now it's all free. Ah, Halleluja. That makes my heart so happy. Praise the Lord. Das macht mich so fröhlich. I was very blessed to watch the way the Holy Spirit was moving last night. Es war echt ein Segen für mich zu sehen, wie der Heilige Geist sich gestern bewegt hat. There was a gentleman, he had his deaf ear open and he was so excited. Da gab's jemanden, der hatte ein taubes Ohr, das geöffnet wurde, und er war so aufgeregt. And then I called him back up a little later to testify again. Und dann habe ich ihn vorgerufen, dass er noch mal Zeugnis geben kann. So I could find out the full details. Dass ich die Details rausfinden kann. And then he explained, oh, but also my other ear is completely deaf. I had cancer and operation, but it didn't work. They tried to restore it, so I'm completely deaf in this other ear as well. Und dann hat er gesagt, ja, aber auf dem anderen Ohr bin ich auch komplett taub, weil da war Krebs und alles Mögliche, und deswegen bin ich da auch komplett taub. So we prayed again. Also haben wir da nochmal gebetet. His other ear opened as well. Und das hat sich dann auch noch geöffnet. This is just amazing. Das ist wunderbar. Amazing. So Father, we give you all the glory. Vater, wir geben dir all die Ehre. In Jesus' name, I want to share with you from Romans chapter 8 today. Ich möchte mit euch aus Römer 8 predigen heute. And I want to speak to you about the Holy Spirit. Und ich möchte zu euch sprechen über den Heiligen Geist. Verse 26. Also Römer 8, Vers 26. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. Der Geist hilft uns auch in unserer Schwäche. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Now he who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Der aber, der die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. It was beautiful to see yesterday people receiving the gift of tongues as they were being baptized with the Holy Spirit and with fire. Es war wunderschön zu sehen, wie Leute gestern einfach die Zungensprache empfangen haben. But you know, I was raised in a Pentecostal church. Sorry? I was raised in a Pentecostal church. Ich bin in einer Pfingstgemeinde aufgewachsen. And we believed in speaking in tongues. Und wir haben an die Zungenrede geglaubt. We believed in the gifts of the Holy Spirit. Wir haben an die Gaben des Heiligen Geistes geglaubt. But I didn't really understand who the Holy Spirit was. Aber ich habe nicht wirklich verstanden, wer der Heilige Geist eigentlich ist. I received the gift of tongues when I was 14. Ich habe die Zungenrede empfangen, als ich 14 war. I didn't even really know what to do with it other than pray in tongues in prayer meetings. Aber ich wusste nicht wirklich, was ich damit anfangen soll, außer in so Gebetstreffen einfach in Zungen zu sprechen. I didn't really grasp the concept of being baptized with the Holy Ghost and with fire. Ich habe nicht so richtig erfasst das Konzept davon, im Heiligen Geist mit Feuer getauft zu sein. We heard testimonies today about from my brother. He felt power to witness yesterday as he was filled afresh. Wir haben auch Zeugnis gehört, wie er gefüllt war mit der Zeugnis zu geben vom Heiligen Geist. And you know, when it comes to the Lord, we get what we receive by faith. Und wenn es um den Herrn geht, dann empfangen wir das, was wir wollen im Glauben. I had received tongues. I expected that I would receive the gift of tongues, and that's what I got. Ich habe erwartet, dass ich die Zungenrede empfangen würde, und das habe ich dann auch bekommen. But as I began to read about different healing revivalists, I noticed they all talked about this encounter with the baptism of fire. Aber als ich dann über unterschiedliche Erweckungsprediger gelesen habe, habe ich gesehen, die haben überall von dieser Gabe oder dieser Taufe des Feuers gesprochen. And they were doing miracles that I'd never seen. Und die haben dann Wunder getan, die niemand je gesehen hatte. And I began to think, maybe I didn't get everything. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, vielleicht habe ich nicht alles mitbekommen. I didn't quite understand it theologically. Ich habe es theologisch nicht ganz verstanden. But I thought, I need the baptism of fire. Aber ich habe mir gedacht, ja, ich brauche die Taufe im Feuer. Now as I have studied, I understand a little better through the word of God. Und jetzt, wo ich das studiert habe, da verstehe ich das besser durch das Wort Gottes. The disciples were baptized in the Holy Ghost and fire on the day of Pentecost. Jünger wurden getauft mit dem Heiligen Geist am Pfingsttag. Previous to that, Jesus breathed on them and they received the Holy Spirit. Davor hat Jesus es in sie eingeatmet und sie haben den Heiligen Geist empfangen. So they had the Spirit living in them and then they waited until the Spirit came upon them at the day of Pentecost. Also sie hatten den Geist schon in sich und haben dann gewartet, dass der Geist auf sie kommt am Tag von Pfingsten. And then we read later that when they were experiencing persecution, they prayed again and they were all filled again. Und dann lesen wir später, dass als die Verfolgung kam, dass sie dann wieder gebetet haben und wieder vom Geist erfüllt wurden. And we spoke on Friday night about the river of God. Und am Freitagabend haben wir von dem Fluss Gottes gesprochen. About being filled continuously with all the fullness of God. Darüber, dass wir die ganze Zeit gefüllt werden von der Fülle Gottes. That is not a one-off thing. Das ist nicht so eine einmalige Sache. But a continuous river where we drink from the river of his pleasure for us. Sondern ein kontinuierlich fließender Fluss, von dem wir trinken. It's a river that makes us glad. Und es ist ein Fluss, der uns fröhlich macht. It makes our faces shine. Der unsere Gesichter scheinen lässt. That continually fills us and overwhelms us. Das uns die ganze Zeit füllt und überwältigt. It says here that the Spirit also helps in our weaknesses. Und hier heißt es, dass der Geist uns auch in unserer Schwachheit hilft. I struggled as a young woman to understand the concept of the Holy Spirit. Ich habe als junge Frau Schwierigkeiten gehabt, das Konzept des Heiligen Geistes zu verstehen. I didn't know if it was okay to actually talk directly to the Holy Spirit. Ich wusste nicht, ob es in Ordnung ist, direkt zum Heiligen Geist zu sprechen. We prayed to the Father in the name of the Son. Wir beten zum Vater im Namen des Sohnes. And the Holy Spirit was just like there. Und der Heilige Geist, der war irgendwie auch da. And then I read Benny Hinn's book Good Morning Holy Spirit. Und dann habe ich das Buch von Benny Hinn gelesen, Guten Morgen Heiliger Geist. And I thought, oh, are you allowed to talk to the Holy Spirit? Und habe ich mir so gedacht, oh, darf man das zum Heiligen Geist sprechen? But as I read the Bible, I began to understand, of course, the Holy Spirit is God. Und dann, als ich die Bibel gelesen habe, habe ich verstanden, ja, natürlich, der Heilige Geist ist Gott. But then I'd get confused, like, am I supposed to talk to the Father or talk to Jesus or talk to the Holy Spirit? Does one get jealous if I don't talk to the other one? Und dann wurde ich echt verwirrt, habe ich gesagt, muss ich jetzt zum Vater reden, zu Jesus, zum Heiligen Geist? Wird vielleicht einer eifersüchtig, wenn ich zum anderen rede? I'm just being very honest with you. Ich bin einfach sehr ehrlich mit euch hier. But I began to understand that the Spirit is the Spirit of the Father. He's the Spirit of the Son. Aber ich habe gelernt, dass es der Geist ist. Es ist der Geist des Vaters und es ist der Geist des Sohnes. Jesus said, "When you see me, you see the Father." Jesus hat gesagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. And I began to understand, this is one God. Und dann habe ich verstanden, das ist ein Gott. In three persons. In drei Personen. And it doesn't matter whether you're speaking to the Father, the Son or the Holy Spirit. Und es ist gar nicht so wichtig, ob du jetzt zum Vater, zum Sohn oder zum Heiligen Geist sprichst. But as I began to understand what Paul was talking about when he said, "May the grace of our Lord Jesus Christ." Aber als ich dann verstanden habe, was Paulus gemeint hat, als er gesagt hat, möge die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, the love of God, die Liebe Gottes, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist mit euch sein. The fellowship of the Holy Spirit. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Of course, as believers, he lives inside of us. Als Gläubige lebt er natürlich in uns. Having been baptized with the Holy Ghost and fire, he's upon us. Und wenn wir getauft sind im Heiligen Geist, dann ist er auf uns. But fellowship. Aber Gemeinschaft. This was a new concept to me. Das war was Neues für mich. I thought, if I can have fellowship with him, that means I can talk to him. Weil ich habe mir dann gedacht, ja, wenn ich Gemeinschaft mit ihm haben kann, dann heißt das ja, dass ich mit ihm reden kann. If he's my teacher, my comforter, my helper, then I must be able to talk to him. Wenn er mein Lehrer, mein Tröster und mein Helfer ist, dann muss ich ja mit ihm reden können. And so I began. I remember the first time I prayed a prayer addressing the Holy Spirit. Und ich weiß noch das erste Mal, als ich dann ein Gebet gebetet habe, wo ich den Heiligen Geist angesprochen hatte. I was 23. Ich war 23. And I had a little baby, my first baby. Und ich hatte ein kleines Baby, also mein erstes Kind. And Tom volunteered to stay home and babysit and let me go to a meeting where an evangelist was speaking. Und Tom ist zu Hause geblieben und hat babysittet und ich bin dann zu einem Gottesdienst gegangen, wo ein Evangelist gepredigt hat. And I thought on the way to the meeting, I'm going to try talking to the Holy Spirit. Und auf dem Weg dorthin habe ich mir gedacht, ja, ich werde jetzt mal versuchen, mit dem Heiligen Geist zu sprechen. But it felt a bit awkward. Und es hat sich ein bisschen komisch angefühlt. But I thought, oh, Holy Spirit. Und ich habe dann gesagt, Heiliger Geist. Could you help me? Because the Bible says you're my helper. Könntest du mir da helfen, weil die Bibel sagt, du bist mein Helfer. I don't understand the falling down thing. Ich verstehe das mit dem Hinfallen nicht. Could you show me what that's about if it's real? Kannst du mir, wenn das jetzt echt ist, sagen, was das bedeutet? I didn't know if they push you or if it's a courtesy drop or if it's actually the power of God. Ich wusste nicht, ob das irgendwie ist, dass die einen umschucken oder ob das aus Höflichkeit ist, dass sie fallen oder ob das die Kraft Gottes ist. And then I said, oh, and I thought I'll keep going while I'm talking to him. I'll just keep asking. Und ich habe gedacht, ja, ich frage ihn einfach noch ein paar Sachen, während ich schon dabei bin. And I said, could you just help? I've got this ganglion tumor on my wrist. Would you heal that? It's a bit uncomfortable. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da in meiner so ein Ganglion da in meiner Hand. Kannst du das auch noch wegnehmen, wenn du gerade dabei bist? The preacher had said, if you need a healing, come back tonight and fast and pray. Weil der Prediger hat gesagt, ja, wenn du eine Heilung brauchst, dann komm heute Abend wieder und faste und bete. I forgot about the fast and pray and I ate cakes all day. Das mit dem Fasten und Beten habe ich dann aber vergessen gehabt. But I skipped dinner and read a scripture and thought maybe that'll count. Aber ich habe das Abendessen übersprungen und die Bibel gelesen, da dachte ich, vielleicht reicht das aus. And then I said, one more thing. Und dann noch eine Sache, habe ich gesagt. Could you set me free from this fear that I have that my husband will die? Könntest du mich von dieser Furcht, die ich habe, freisetzen, dass mein Mann sterben wird? I was 23, I'd been married 3 years. Ich war 23, ich war 3 Jahre lang verheiratet zu dem Zeitpunkt. And I found a man that had signed a piece of paper saying he'd love me till he died. Und ich habe einen Mann gefunden, der einen Vertrag unterschrieben hat, wo drin stand, er wird mich lieben, bis er stirbt. And so the next thing I'm thinking and worrying, what happens if he dies? Und meine nächste Sorge war dann, ja, was passiert denn, wenn er stirbt? Because I'd come from such a background of abuse and abandonment, rejection, incest as a child. Aus dem Hintergrund von Missbrauch und Ablehnung und Verlassensein komme. But I wasn't aware that I had all these deep issues. I just could see this one fear that kept bothering me. Aber ich war mir gar nicht dieser ganzen tiefen Probleme bewusst, sondern ich konnte einfach nur diese eine Furcht sehen, die mich immer wieder gestört hat. So I went to the meeting that night. Also bin ich zu dem Treffen gegangen an dem Abend. He called out those who had fasted and prayed for a miracle. Und er hat dann die hervorgerufen, die gefastet und gebetet haben für ihr Wunder. I thought I don't really qualify. Und ich dachte mir so, ja, so richtig qualifizieren tue ich dafür nicht. But maybe God won't mind if I just slip on the end. Aber vielleicht hat Gott nichts dagegen, wenn ich mich da hinten so ranstelle. And I lifted my hands. Und ich habe dann meine Hände gehoben. And bang, I hit the floor. Und auf einmal bin ich auf den Boden gefallen. No catcher. Keiner, der mich gefangen hat. That's why I'm so particular about catches now. Deswegen bin ich da jetzt so eigen drauf, dass ich immer einen Fänger habe. But I knew it was God. Aber ich wusste, es war Gott. At least my first prayer had been answered. Also mein erstes Gebet wurde beantwortet. And while I was on the floor, I was shaking violently. Und als ich da auf dem Boden war, habe ich ganz wild umhergeschüttelt. And I didn't know what was going on. Und ich wusste nicht, was da passiert. Power of the Holy Spirit was so strongly on me. Die Kraft des Heiligen Geistes war so stark auf mir. I'd never experienced anything like that before. Ich habe sowas noch nie erlebt. And in fact, Rodney Howard Brown had come to our country, but the pastor said he's bad, and that stuff is bad. Und Rodney Howard Brown ist auch in unser Land mal gekommen, und die Pastoren hatten aber alle gesagt, ah nee, das ist schlimm, was der da macht. So, like, I'm doing the things that he said was bad. Also ich habe die Dinge gemacht, wo alle gesagt haben, dass das nicht gut ist. But I knew, I could feel the power of the Holy Spirit on me. I didn't know what was going on. Aber ich wusste, dass ich die Kraft des Heiligen Geistes spüre, und ja. And and then finally the minister came to me. Und dann ist der Diener dort zu mir gekommen. And he saw this woman shaking on the ground like this. Hat diese Frau so am Boden gesehen, wie sie sich geschüttelt hat. And he said, pick her up. Und hat gesagt, ja, hebt sie hoch. And then he just said like this, oppression, go in Jesus' name. Und hat er gesagt, ja, Unterdrückung, geh in Jesu Namen. And pff, I was on the floor again. Und dann lag ich wieder auf dem Boden. No pushing, nothing. Kein Drücken, nichts. And while I'm on the floor, I just said, Holy Spirit, help, what's going on? Und während ich da auf dem Boden lag, habe ich gesagt, Heiliger Geist, hilf mir, was passiert da? And suddenly I saw the face of Jesus in front of me. Und dann habe ich das Gesicht von Jesus vor mir gesehen. And he said, Catherine, I'm setting you free from everything. Und er hat dann gesagt, Catherine, ich setz dich von allem frei. I didn't know that my request was just the tip of a very big iceberg. Ich wusste nicht, dass meine Anfrage eigentlich nur so die kleine Spitze von einem sehr großen Eisberg gewesen ist. And God dramatically delivered me and set me free from all my fears. Und Gott hat mich freigesetzt von all diesen Dingen. After that, I thought, I really gonna embrace this fellowship of the Holy Spirit. Und danach war ich wirklich begeistert von dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. And Through the years, I have learned that as I am aware of the presence of the Spirit of the Father, the Spirit of the Son with me. Und durch die Jahre habe ich gelernt, dass wenn ich mir bewusst bin der Gegenwart des Vaters um mich herum. He's more than just an idea or a presence that I intellectually understand. Er ist mehr als nur eine Idee oder irgendeine Gegenwart, die ich in meinem Verstand verstehen kann. He's someone I can lean into and receive continually from. Er ist jemanden, an den ich mich lehnen kann und von dem ich die ganze Zeit empfangen kann. He's my comforter. Er ist mein Tröster. I've had times when I've been walking and crying. Es gab Zeiten, wo ich gelaufen bin und geweint habe und gebetet habe. And I felt the arm of the Holy Spirit around me like this. Und dann habe ich gespürt, wie so der Arm des Heiligen Geistes um mich herum lag. Interpreting my tears. Und meine Tränen aufgewischt hat. My tears are liquid words and he can read them all. Meine Tränen sind wie flüssige Worte und er kann sie alle lesen. I remember once getting some very bad news, sad news about someone that was very sick. Ich weiß noch, dass ich mal schlechte Nachrichten von jemandem bekommen habe, der sehr sehr krank war. And we were in a prayer meeting of just a few people and we gathered together to pray. Und wir waren in so einem Gebetstreffen von sehr wenigen Leuten und wir waren zusammen und haben gebetet. And I opened my eyes and I could see an angel standing there with us. Und dann habe ich mir meine Augen geöffnet und ich habe gesehen, wie so ein Engel da stand und mit uns zusammen gebetet hat. I've learned that by acknowledging the fellowship of the Holy Spirit, I can ask, Lord, what's going on in a situation? Und ich habe auch gelernt, dass wenn ich mir der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bewusst bin, kann ich ihn fragen, was in einer bestimmten Situation vor sich geht. And he opens my eyes to see in the Spirit. Und dann öffnet er meine Augen, um im Geist zu sehen. I've learned in the moments when I feel weak. Ich habe gelernt, dass in den Momenten, wo ich mich schwach fühle, that I can rely on the Holy Spirit. Dass ich mir auf den Heiligen Geist vertrauen kann. When I first started moving in the healing and miracle ministry. Als ich angefangen habe, im Wunder- und Heilungsdienst zu wirken. We started seeing some deaf ears open, which was so exciting. Da haben wir angefangen, taube Ohren zu sehen, wie sie geöffnet wurden. Das war so spannend. And I remember being in a meeting in Augusta, Georgia. Und ich weiß noch, dass ich dann in einer Veranstaltung war in Augusta in Georgia. And I felt like I'm gonna call to see if anybody has a deaf ear. Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde jetzt jeden vorrufen, der ein taubes Ohr hat. And I called and someone came forward, but she had no ear and no eardrum and yeah, she'd had an operation to remove the ear and the eardrum because of cancer. Und dann ist eine Frau nach vorne gekommen und sie hatte gar kein Ohr, also das wurde alles entfernt, weil sie da Krebs hatte. I thought, oh God, I was trying to build faith. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich habe eigentlich versucht, so ein bisschen den Glauben aufzubauen. I looked at the side of her head, but there's no ear, and I thought, oh Lord, this is not what I wanted. Ich habe auch dann auf die Seite geschaut und da war überhaupt gar kein Ohr und ich dachte, oh nein. I felt like I had no faith for this. Maybe I had faith that she could grow an eardrum overnight. Aber ich habe nicht gespürt, als hätte ich Glauben dafür. Vielleicht hatte ich Glauben, dass sie über die Nacht dann ein Ohr wachsen würde. And sometimes when I am aware of the Holy Spirit, I can feel the power of the Holy Spirit in my right hand. Und manchmal kann ich dann die Kraft des Heiligen Geistes in meiner rechten Hand spüren. And I could feel the presence of the Holy Spirit in my right hand. Und in dem Zeitpunkt konnte ich das dann auch spüren. So I thought, okay, I'll put my right hand on her ear, where it used to be. Und dann habe ich einfach meine rechte Hand an ihr rechtes Ohr gehalten oder zumindest da, wo es and wäre. I heard the Holy Spirit say, put your left hand on her. Und dann habe ich gehört, wie der Heilige Geist gesagt hat, nee, nimm deine linke Hand und setz es auf sie. I thought, God, I need all the help I can get. Und dann habe ich gesagt, ey Gott, ich nehme alle Hilfe, die du mir geben kannst. So I put my left hand on the side of her head where she had no ear, no eardrum. Also habe ich meine linke Hand dann dahin getan, wo sie kein Ohr hatte. And then I heard the Lord say, ask her if she can hear. Und dann habe ich gehört, wie der Heilige Geist mir gesagt hat, ja, frag sie doch, ob sie was hört. I thought, okay. Can you hear me? Und ich so, ja, okay, kannst du mich hören? And she swung her head around and said, yes! Und sie hat ihren Kopf so rumgeschwungen und hat gesagt, ja! I said, really? Und ich so, echt? And then all of a sudden the presence of God came and cataracts started disappearing. Und auf einmal kam die Kraft Gottes. Miracles happen. So many miracles happen. So viele Wunder sind passiert. And I remember going home that night to the pastor's house where I was staying. Und ich weiß noch, dass ich dann auch an dem Abend zum Haus des Pastoren gegangen bin, weil ich da übernachtet habe. And I was walking up the stairs, and as I was walking up the stairs, I thought, "Oh God, they're going to bring all their sick friends tomorrow night." Und dann bin ich da die Treppen hochgelaufen und habe mir dann so gedacht, "It was really amazing what you did tonight, but Lord, I hope you do it again." Die werden, und dann dachte ich mir so, oh Gott, die werden morgen alle ihre kranken Leute bringen. Und dann war echt super heute, weil du das so getan hast. Aber ich hoffe, du machst es nochmal so. Feel this pressure, like, oh God. Dann habe ich einfach diesen Druck gespürt. Like you raised the bar tonight. Weil heute haben wir ein bisschen die Erwartungen erhöht. And as I went into my room, I'd left my computer playing on shuffle through some of my audio files. Und als ich dann in meinem Zimmer bin, habe ich meinen Computer so im Zufallsmodus so durch Audios laufen lassen. And there was playing a little excerpt from one of Catherine Kuhlman's Heart to Heart radio talks. Und da lief dann so ein Audio von Catherine Kuhlman. And she was saying, every time I walk out onto the platform, I die a thousand deaths, knowing that there's people that for them this is their last hope. Und ja, da hat sie gesagt, ja, jedes Mal, wenn ich auf die Plattform gehe, dann sterbe ich tausende Tote, weil ich weiß, da gibt's Leute, für die ist das ihre letzte Chance. I thought, wow, that's exactly how I feel. Und ich habe mir gesagt, genauso fühle ich mich auch gerade. And then she said, but I encourage myself that everything Jesus did on the earth, he did as a man, utterly dependent on the Holy Spirit. Und dann hat sie gesagt, aber ich ermutige mich darin, dass ich weiß, dass alles, was Jesus auf der Erde getan hat, er im vollen Vertrauen auf den Heiligen Geist getan hat. And the Holy Spirit never let him down. Und der Heilige Geist hat ihn nie im Stich gelassen. And the Holy Spirit will never let you down. Und der Heilige Geist wird dich auch nie im Stich lassen. And I felt the Holy Spirit was kissing me. Und das hat sich so angefühlt, als würde der Heilige Geist mich küssen. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, danke, Heiliger Geist. And the next night another deaf ear opened. And the next night another deaf ear opened. Am nächsten Abend hat sich wieder ein taubes Ohr geöffnet und am Tag drauf dann auch. And now it's one of the most common miracles we see. Und das ist jetzt eines der häufigsten Wunder, die wir sehen. And it's like the Holy Spirit just reminding me, I'll never let you down. Und das ist für mich wie der Heilige Geist, der mich daran erinnert, ich werde dich nie im Stich lassen. And we see so many people who've had their eardrums removed and their hearing bones removed instantly get their hearing restored. Und wir haben es bei so vielen Leuten gesehen, wo einfach die Ohrmuschel schon entfernt wurde und so weiter und die ihr Gehör wiederhergestellt hatten. It's by the power of his Holy Spirit. Und das ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. I remember one morning waking up and it was actually like my brother described today. Und ich weiß noch, eines Morgens bin ich aufgewacht und das war wirklich so, wie einer der Brüder es beschrieben hat vorhin. After a revival meeting. Nach so einem Erweckungstreffen. I woke up in the morning and I started worshiping the Lord on my bed. Da bin ich einfach morgens aufgewacht und habe den Herrn gepriesen auf meinem Bett. And suddenly I felt the glory of God come so heavy, it felt like I was pinned down on the bed. Und auf einmal habe ich gespürt, wie die Herrlichkeit so stark und so schwer kam, dass ich mich gefühlt hatte, als wäre ich in meinem Bett festgehalten. And the presence of God was so strong, I felt like I couldn't even speak. Und die Gegenwart des Herrn war so stark, ich konnte nicht mal sprechen. But then I started to sing. Aber dann habe ich angefangen zu singen. God put a song in my mouth. Und Gott hat ein Lied in meinen Mund gesetzt. I began to sing, I kiss you with clean lips, O Lord. Ich habe dann gesungen, ja, ich küsse dich mit reinen Lippen, o Herr. Lips that you've given to me. Lippen, die du mir gegeben hast. I kiss you with clean lips, O Lord. Ich küsse dich mit reinen Lippen, o Herr. Because your grace is sufficient for me. Weil deine Gnade für mich ausreicht. And then I couldn't speak again. Und dann konnte ich wieder nicht sprechen. I had to stop and think about what I just said. Und dann musste ich nachdenken über was ich da gerade gesungen hatte. And it was the Holy Spirit helping me recognize you're clean. There is now therefore no condemnation for you in Christ Jesus. Und hat der Heilige Geist mir gezeigt, ja, du bist rein, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. You don't have to live in the hangover of your guilt. Du musst nicht in so einem Kater von deiner Schuld leben. I want you to see yourself as I see you, clean, righteous, forgiven, pure, holy. Ich möchte, dass du dich siehst, wie ich dich sehe, rein, gerecht, heilig. I've seen the Holy Spirit as I have been given opportunities to speak to parliamentarians and leaders. Ich habe auch gesehen, wie der Heilige Geist mir Gelegenheiten gegeben hat, zu Parlamenten und zu anderen Leitern zu sprechen. People have prophesied many times, I'm going to bring you before kings and leaders and rulers. Leute haben über mich prophezeit, dass sie gesagt haben, der Geist wird mich vor Königen und Regierenden bringen. Which is really great until you get the opportunity. Das ist echt großartig, bis die Gelegenheit dann aber auch wirklich kommt. And then you think, what have I got to say? Und dann denkst du dir, was werde ich da denn sagen? I don't know what to say. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. And so I lean on the Holy Spirit. Also vertraue ich mich voll auf den Heiligen Geist. Father, in my weakness, you help me. Und in meiner Schwäche hilft er mir. Thank you, it's no longer me who lives, but Christ who lives in me. Es ist nicht mehr ich, der lebe, sondern Christus, der in mir lebt. That you give me grace for every opportunity you give me. Er gibt mir Gnade für all die Gelegenheiten, die er mir gibt. It's been a lesson I learned early on. Und diese Lektion habe ich schon sehr früh gelernt. God gives you an opportunity. Gott gibt dir eine Gelegenheit. You feel like I don't have anything. Und dann denkst du, oh, ich habe doch gar nichts. And he says, I will help you in your weakness. Und dann sagt er, ich werde dir in deiner Schwachheit helfen. And so I lean back. Also lehne ich mich zurück. Say, thank you, Holy Spirit. Ich sage, danke, Heiliger Geist. Help. Hilfe mir. And he gives me the words. Und er gibt mir die Worte. And interestingly, I discover most often he actually doesn't want to tell them what to do with policy and so on, like you might imagine. Und was ich festgestellt habe, ist, die meiste Zeit sagte man mir dann nicht, dass ich ihnen sagen soll, wie sie mit gewissen Policen oder gewissen Entscheidungen vorgehen sollen, politischen Sachen. More often he's wanting to speak to their hearts and give them words of knowledge about their own private personal things, so that they know that God cares about them. Die meiste Zeit gibt er mir einfach Worte, die in ihr Herz gehen, oder auch prophetische Worte über ihr persönliches Leben, damit sie einfach wissen, dass Gott sie liebt und über sich um sie sorgt. And then open the door for continuing conversation. Und das öffnet dann die Tür für weitere Unterhaltungen. Yes, you see, his ways are higher than our ways. Weil seine Wege sind höher als unsere. His thoughts are higher than our thoughts. Seine Gedanken sind über unseren Gedanken. And in every opportunity, if you will lean on the helper, he will give you what you need for that opportunity. Und in jeder Gelegenheit, wenn du dich an ihn lehnst, dann wird er dir das geben, was du brauchst. Sometimes I'm presented with opportunities when I don't feel like I'm ready. Manchmal werden mir solche Gelegenheiten präsentiert, wenn ich mich nicht bereit dafür fühle. I don't feel prayed up and full of power and energy. Ich fühle mich nicht so, dass ich voller Gebetspower bin und Energie. And so I just say, in my weakness you are strong. Dann sage ich einfach, in meiner Schwachheit bist du stark. In my weakness your word promises that you will help me. Und in meiner Schwachheit verheißt dein Wort, dass du mir helfen wirst. And in that strength then I see the Lord do extraordinary miracles. Und in dieser Stärke sehe ich dann, wie der Herr außergewöhnliche Dinge tut. Yeah, where I have hardly even expected it, yet just yielded to him and said, Lord, you give me grace for every opportunity. Und ich hatte das dann noch gar nicht erwartet, sondern ich habe einfach mich hingegeben und habe gesagt, hey, du gibst mir die Gnade in jeder Gelegenheit. And I've learned actually to get excited when I feel most weak. Und du wirst wirklich es ist wirklich aufregend, wenn du dich dann am schwächsten fühlst. Because it's even in those moments that I am more aware of my deep need for him. Weil in diesen Momenten bist du dir mehr als sonst bewusst wie sehr du ihn brauchst. And in my weakness he demonstrates his strength. Und in meiner Schwäche demonstriert er seine Stärke. He wants to help you in your weaknesses. Und er möchte dir auch in deiner Schwäche helfen. He wants to help you in every situation that you have. Er möchte dir helfen in jeder Situation, die du hast. Maybe you're praying for a loved one. Vielleicht betest du für jemanden, der dir nahe steht. Maybe you're praying for a situation that just seems so hard. Vielleicht betest du für eine Situation, die einfach so schwierig erscheint. That's a moment of weakness. Das ist ein Moment der Schwäche. And you can get excited. Und da kannst du dann aufgeregt werden. Oh Lord, I'm praying this and I don't feel like I've got much faith to see that happen. Und du sagst vielleicht, Herr, ich bete das und aber ich habe nicht viel Glauben, dass das überhaupt passiert. Oh, they seem so far away from Jesus. Die sieht so aus, als wäre diese Person so weit weg von Jesus. Have you ever prayed and felt like that when you're praying? Hast du schon mal so gebetet, wenn du gebetet hast? Oh, you can get excited. Dann kannst du begeistert sein. Place where you feel weak. Weil das ist ein Ort, wo du dich schwach fühlst. And the Spirit will help you in your weakness. Und der Geist wird dir helfen in deiner Schwachheit. So Holy Spirit, help me as I pray for this one. Also Heiliger Geist, hilf mir, während ich für diese Person bete. And I thank you that you will do what is impossible. Und ich danke dir, dass du tun wirst, was unmöglich erscheint. And he will release to you hope to see the magnificent power of the Holy Spirit bring transformation and life. Und er wird dir die Hoffnung geben für die Kraft des Heiligen Geistes, die Leben verändert. I have seen the power of the Holy Spirit shock me. Ich habe gesehen, wie die Kraft des Heiligen Geistes mich erschüttert hat. I gently go up to someone to pray for them. Ich bin zu jemandem gegangen, um für ihn zu beten. I remember in Brisbane one day just going up to pray and feeling a little tired, a little weak. Und es war in Brisbane und ich war etwas müde und habe mich ein bisschen schwach gefühlt. But aware of the presence of the Holy Spirit. Aber ich war mir bewusst der Gegenwart des Heiligen Geistes. I lift up my hand. Ich habe meine Hand gehoben. And the man in front of me, he had pain in his feet. Und der Mann vor mir, er hatte Schmerzen in seinen Füßen. And just as I lift my hand, the power of the Holy Spirit hit him and he flew backwards and the soles of his shoes blew off. Und als ich ihn berührt habe, ist er nach hinten gefallen und umgefallen und die Sohlen von seinen Schuhen sind einfach abgefallen. he was the bus driver, so he had to get some tape and tape his shoes up. Und er war Busfahrer und er musste dann mit so Klebeband das wieder festmachen. And he was instantly healed. Aber er war sofort geheilt. And then he came, he had so much faith then that he said, pray for my two nephews that are in the hospital in a coma. Und dann hatte er so, war so erfüllt mit Glauben, dass er zu mir gekommen ist und hat gesagt, ja, bete für meine Neffen, die sind im Koma im Krankenhaus. So we prayed and at that very moment both of them woke up out of their comas. Und dann haben wir gebetet und genau in dem Moment sind beide aus ihrem Koma erwacht. You know, God isn't looking for those that are able to do it in their own strength. Gott sucht nicht nach den Leuten, die in der Lage sind, es in ihrer eigenen Kraft zu machen. He doesn't need hype, he doesn't need the right personality or the right words. Er braucht nicht die richtige Persönlichkeit oder die richtigen Worte. I like the way Catherine Kuhlman used to say, God's not looking for golden vessels, he's not looking for silver vessels. He's looking for yielded vessels. Ich mag es, wie Catherine Kuhlman es sagt. Es sagt, Gott sucht nicht nach goldenen Gefäßen oder silbernen Gefäßen, sondern nach Gefäßen, die sich hingegeben haben. All things are possible. Alle Dinge sind möglich. Only believe. Hallelujah. Zu denen, die glauben. Father, we thank you for your presence here right now. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart hier. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. You are our helper. Du bist unser Helfer. Lord, you said if we'll acknowledge you in all our ways, you'll direct our paths. Herr, du hast gesagt, wenn wir dich anerkennen in all unseren Wegen, dann wirst du unsere Wege bereiten. I keep having these divine setups all the time. Ich habe diese göttlichen Situationen all die Zeit, die ganze Zeit. In fact, often people who are with me just think, this is incredible. You keep meeting these people just randomly. Leute, die mit mir unterwegs sind, die sind, finden das auch ganz merkwürdig. Sagen, ja, das geht doch gar nicht. Du triffst all diese Leute. And I smile and I think, it's not random. Und ich denke mir alles, ja, das ist jetzt nicht zufällig. It's the Holy Spirit directing our path. Sondern es ist der Heilige Geist, der uns den Weg bereitet. It just happens all the time. Das passiert die ganze Zeit. Remarkable divine setups. Wunderbare göttliche Situationen. It's life in the Holy Spirit. Und es ist das Leben im Heiligen Geist. And I tell you, the more you rely on the Holy Spirit, the more your heart will worship and walk in humility. Und je mehr du auf den Heiligen Geist vertraust, umso mehr wirst du anbeten und in Demut wandeln. Because with every demonstration of his goodness, your heart wants to worship him more and you become more aware of his power. Weil mit jeder Demonstration seiner Güte willst du ihn mehr anbieten und wirst dir mehr bewusst seiner Kraft. And the more you're aware of his power and strength in your weakness, the more you want to worship. Und je mehr du dir seiner Stärke in deiner Schwäche bewusst bist, umso mehr willst du ihn anbeten. And the more you worship, the more you are filled with his joy, which becomes your strength. Und umso mehr du anbetest, umso mehr wirst du mit seiner Freude erfüllt, die deine Stärke ist. And he makes your eyes shine. Und er lässt deine Augen strahlen. And he gives you power then to continue to do the great works that he's laid up in advance for you to do. Und dann gibt er dir die Kraft, die Dinge zu tun, für die er dich gesetzt hat, dass du sie tust. I believe there's someone here. You need God to touch you. It's like at the very top of your neck, like in the base of your head or your brain here. Also ich glaube, dass jemand Gott möchte dich berufen, da ist berühren und da ist in deinem über deinem Nacken da hinten in deinem Hinterkopf. I feel like you're over here in front of my hand. Ich glaube, du bist hier da bei meiner Hand, ja? Yes, both of you can come. Kommt ihr nach vorne? Thank you, Holy Spirit. Come. Holy Spirit, you are welcome here. Heiliger Geist, du bist hier willkommen. Someone come quickly behind them. Come flood this place and fill the atmosphere, Jesus. But now, in the name of Jesus. Im Namen Jesus. Wow, healing. To be overcome by your presence. Überwältigt von deiner Gegenwart zu sein. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. I feel like there's someone here, you have a skin cancer on your head or your face. Ich glaube, hier ist jemand, der hat, du hast einen Hautkrebs auf deinem Kopf oder in deinem Gesicht. Is there someone here? Ist da hier jemand? I just saw like a skin cancer of some form on your face or your head. If that's you, Gesicht oder I want to pray for you if that's you. Wenn das du bist, dann möchte ich für dich beten. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. If that's you, or if you're in this building right here, or maybe it's on the camera, I don't know, but if that's you, just put your hand on that place that you need the healing on your skin there. Dann leg deine Hand da, wo du die Heilung brauchst. And thank you for healing that now, Jesus. Wir danken dir für Heilung jetzt, Jesus. God, I give you glory. I give you worship. Papa, we say thank you. Wir preisen dich. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. I just ask our keyboard player if she could come. Kann jemand ans Keyboard? Yes, thank you, Lord. Ya tu kuru pohoshi kitiaba, ya usuka levatiese. Yeah, even now, if you're saying, I want more of the fire, you can just put your hands out. And I saw the fire of God coming on people's hands. Wenn du sagst, du willst mehr vom Feuer, dann streck einfach deine Hände aus. Ich habe gesehen, wie das Feuer auf euch kommt. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Shoken den dia, rebo tontoye, saka levesidia. Yeah. I saw someone's ankle. You've had a problem. On the front of your ankle, jemand hat in I think seinem it Knöchel, might be with the ligaments. Da vorne in seinem Knöchel ein Problem. And you need God to heal it. Und Gott muss das heilen. Is that you? Yeah. Bist das du? Hallelujah. Father, I thank you now for healing and touching. Vater, ich danke dir für Heilung. Father, I thank you that you restore. I'm happy for you. Ich danke dir, dass du ihn wiederherstellst. Ich freue mich für dich. And heal that ankle now, Father. Ich danke dir, dass du diesen Knöchel jetzt heilst. God, I give you the worship and the praise for the healing, the restoration. Den Lobpreis und die Ehre. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Yes, Lord. Thank you, thank you, thank danke, you, Papa. Herr. Thank you for your operation, Lord, healing and creating and healing now those ligaments in the name of Jesus. God, I give you praise. Thank you, Papa. Danke, Vater. Actually, someone else, I feel like you've got a lump or a tumor like behind your ear or in your ear. Ich glaube, da ist auch jemand, du hast so ein Gewächs oder so ein Tumor hinter deinem Ohr. Is there someone here that makes sense to you? Gibt es da jemanden, wo das so ist? You've got some lump or tumor. Irgend so eine Art Gewächs yes, oder ein darling, Tumor. Can you come. Yeah. Yeah, I'm happy for you. Ich freue mich für dich. Hooray! Lift up your hands to the Lord. Heb deine Hände zum Herrn. What do you think is going to happen? Was denkst du wird passieren? Ask him what he's going to do. Ask him. Frag ihn, was er tun wird. Talk to Jesus. Rede mit ihm. Lift up your hands to him. Heb deine Hände zu ihm. He said, what do you want to do? Frag ihn, was er tun will. Yes, Lord. Danke. Ja, Herr. Im Namen Jesus. Healed in the name of Jesus Christ. We give you glory. Wir geben dir die Ehre. Hey. Healed in the name of Jesus. Amen. Geheilt im Namen Jesus. Amen. Thank you, Lord. Danke. Is it still there? Can you feel it? It became smaller. Yeah. We say thank you, Father. I thank you right now. Danke, Vater. Thank you for healing. Danke wow, für Heilung. God, now in the name of Jesus. Jetzt im Namen Jesus. Thank you. Hey. Danke. It's so easy. Es ist so einfach. Being healed and now. Yeah. You just enjoy his presence. I'll come back to you. Genieß einfach seine Gegenwart. Yeah, yeah, yeah. Ich komme wieder. That's lovely, God. Bukaleba, Pastor Gail, do you want to help me? Do you want to help me? We'll just pray for one or two more. Bukuriki dialebo papa. Shukalebosu. Ah. Oh, I feel like there's someone over here. You need God to do a miracle in your stomach. Ich spüre, dass hier jemand ist. Da brauchst du Gott, dass er ein Wunder tut in deinem Magen oder in deinem Bauch. I'm not sure if it's in the stomach or the bowel, but it's like at the bottom of the stomach. Also es ist irgendwo so im Unterbereich des Magens oder des Bauches da. I should study biology so I can see these pictures God shows me. Ich sollte vielleicht Biologie studieren, dass ich diese Bilder verstehen kann, die Gott mir zeigt. But who is that person that makes sense to you? Yeah, both. Yeah. Come. Thank you, Lord. Danke, Herr. Halleluja. Ich habe jemand gesehen und da ist bei dir ist es so, dass an beiden Füßen beide Füße brennen. Ja, immer wieder ist ein Brennen an beiden Fußsohlen. Und ich glaube, das kommt von weiter oben. Ist es bei dir? Das kommt von weiter oben her, aber es brennt an den Fußsohlen. Okay, kommst du mal her? Komm her. Komm her. Halleluja. Ja, und ich habe noch gemerkt, dass irgendein rechtes Ohr, das ist ein Problem mit dem rechten Ohr. Und auch irgendjemand, der Schmerzen hat, hier in diesem Bereich, rechte Hüfte. Ja, mit dem Ohr, ja, komm einfach nach vorne. Und auch jemand, der starken Rückenschmerzen hat, unten starke Rückenschmerzen. Hallelujah. How am I praying for you? Papa, thank you. Oh, was this a word with Pastor George? Yeah. Hallelujah. Father, I give you worship. Vater, wir geben dir die Ehre. What do you need from the Lord? Was brauchst du vom Herrn? The Holy Spirit wants to touch you. Der Heilige Geist möchte dich berühren. He is here. He is present to heal. Er ist hier. Er ist gegenwärtig hier. If you need healing in your body, I want you just to put your hand on the part of your body that needs healing right now. Wenn du Heilung in deinem Körper brauchst, dann möchte ich, dass du einfach deine Hand an die Stelle legst, wo du die Heilung brauchst. And say thank you, Father. Und dass du sagst, danke, Vater. Thank you for the healing anointing. Danke für deine Heilungssalbung. Thank you for your grace. Danke für deine Gnade. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. We thank you for your healing grace now. Wir danken dir für deine Heilungssalbung. You help us in our weakness. Du hilfst uns in unserer Schwachheit. I thank you that you're healing blockages now. Ich danke dir, dass du Blockaden heilst. That you're healing bodies, you're healing blood. Dass du Körper heilst, dass du das Blut heilst. You're healing bones, Father. Dass du Knochen heilst. You're healing joints, Father. Dass du die Gelenke heilst. Thank you, Papa. Whatever it is. Danke, you need, Vater, the Holy Spirit is here to help you. Der Heilige Geist ist da, um dir zu helfen. In the name of Jesus Christ. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Now begin to do something you couldn't do before. Und jetzt fang einfach an, was zu tun, was du vorher nicht tun konntest. And see what the Lord has done. Und schau, was der Herr getan hat. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Come. Danke, Heiliger Geist. Shukarebosuku, Papa, Papa. If you feel like the Holy Spirit's already touched you and done something, make sure you come and tell us so wenn we can spürst, hear what the Lord has done. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist schon was getan hat und du möchtest es uns mitteilen, dann komm nach vorne. Thank you, Lord. Just as we've had a couple of people talk about putting their hands on their head and receiving healing, there's some people here that need God to heal your head. Wie wir es vorhin gehört haben, dass manche ihre Hand auf ihren Kopf legen, um Heilung zu empfangen. Manche brauchen das hier. Whatever it might be, pain or even fogginess or whatever it is, you can put your hand on your head right now. Ob es Schmerzen sind oder ob es einfach so ein wirres Schwindel ist oder sowas. And the Lord is releasing healing to you now. Und der Herr setzt Heilung frei. Thank you for that healing grace. Danke für deine Heilungssalbung. Thank you for your healing anointing. Deine Heilungsgnade. Danke für deine. Thank you too, Lord. There's people here. You're anointing them to write. Und es gibt hier Leute, wo der Heilige Geist ersalbt sie zu reiten. Yes, to write. Um zu schreiben. Yeah, so Father, I thank you. I release that anointing to write, Father, Vater, for the glory of God. Und Vater, ich setze diese Salbung zum Schreiben frei. In the name of Jesus. Im Namen supernatural Jesus. Inspiration from the Holy Spirit. Übernatürliche Inspiration vom Heiligen Geist. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. I feel like there's also someone you have a problem in your throat. Und ich glaube, da ist auch jemand, du hast in deinem Kehlkopf ein Problem. I don't know what it is. Well, I feel like maybe some sort of growth. Oder in deinem Rachen. Oder ich glaube, da ist irgendeine Art von Gewächs. In your throat or at the very back of your tongue. I'm not sure where it is. In dem Bereich, in dem Rachenbereich hinter deiner Zunge. Some sort of growth in your throat. Und irgendeine Art von Gewächs, die dort ist. Who is that person? Wer ist das, ja? Yeah, come. Shoka sole bondore haye se papade. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Where's the lady who had the growth behind her ear? Wo ist die Dame, die das Gewächs hinter ihrem Ohr hatte? Check behind your ear, see how it's feeling. Schau mal, wie es sich jetzt anfühlt. How's you feeling? Can you? Wie fühlt sich an? Doing? Thank you, Holy Spirit. Come, come, come. Danke, Holy Heiliger Geist. Spirit. Yeah. Bitte. Wow. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. It's like before. Lift up your hands. Father, we give you all the worship and all the glory. Herr, wir geben dir all die Ehre. You deserve the glory, Lord. Du verdienst die Ehre, Herr. You deserve the glory. Du verdienst alle Ehre. And the honor, Lord, we lift our hands in worship. Ja, wir heben unsere Hände im Lobpreis. As we lift your holy name, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Father, we give you the glory and Herr, the honor and the worship. Wir geben dir die Ehre und die Herrlichkeit. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Precious Lord, we worship you. Herr, wir beten dich an. Halleluja. Ich hatte nur den Eindruck, und zwar hat der Heilige Geist gerade ganz stark zu mir gesprochen, dass mindestens 2 oder 3 Leute hier im Raum sind. Und ich weiß nicht, ob es so ist, du bist vielleicht mitgebracht worden oder du bist einfach gekommen, um zu gucken, was hier so los ist. Auf jeden Fall sind mindestens 2 oder 3 Personen hier im Raum und du weißt, dass du nicht mit Gott unterwegs bist. Du weißt genau, dass du fern von ihm bist, dass du ihn nicht kennst, dass du keine persönliche Beziehung zu ihm hast. Und das ist das Wichtigste überhaupt auf der Welt, weißt du? Und Jesus hat vor 2000 Jahren diesen gewaltigen Preis am Kreuz von Golgatha bezahlt. Er hat sein Blut vergossen, damit du eine Brücke haben kannst in die Gegenwart Gottes, in die Beziehung mit ihm. Er möchte dich persönlich kennen. Und weißt du, ganz egal, wo du herkommst oder ganz egal, was du vielleicht denkst von all dem, was hier ist. Aber weißt du, das Wichtigste ist, die Bibel sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, Vater, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Persönlich kennen, mit Erfahrung kennen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du weißt, dass du keine persönliche Erfahrung von Gott hast bis jetzt, keine persönliche Erkenntnis Gottes, kein Kennen von Gott, keine persönliche Beziehung zu ihm, dann möchte ich jetzt einfach mit dir und für dich beten und Gott wird dich in diese Beziehung ziehen zu sich. Das ist jetzt deine Gelegenheit. Für wen ist es? Meldet euch einfach mal ganz kurz, so dass ich sehen kann, für wen ich beten kann. Für dich, ja, ich sehe deine Hand. Ist noch jemand? Auch auf der Empore schaue ich. Ist da jemand auf der Empore? Ist hier unten sonst noch jemand? Du sagst, ja, du, okay, noch jemand? Noch jemand? Ich hatte mindestens 2, 3 Leute gesehen, für die das jetzt ganz sicher ist. Aber es können auch mehr sein. Also 2 Hände habe ich gesehen. Ist noch jemand, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt wirklich in diese persönliche Erkenntnis Gottes hineinkommen, heute Morgen. Das ist deine Gelegenheit. Das ist deine Gelegenheit. Ich möchte mit dir und für dich gerade jetzt beten. Komm einfach ganz schnell zu mir hier nach vorne und ich werde mit dir und für dich beten. Einfach jeder, der sich gemeldet hat oder du spürst, du sollst da dazu kommen. Du möchtest wirklich Jesus persönlich kennen. Herzlich willkommen. Auch da drüben, herzlich willkommen. Kommt einfach kurz hierher zu mir, genau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich empfinde immer noch, eine Person ist noch da. Ich glaube, eine Person ist noch da. Und irgendwie ist es vielleicht ein Kampf in dir. Du sagst, ah, ich möchte hier nicht irgendwie bloßgestellt werden oder irgendwas. Weißt du, stell dir einfach vor, es ist du und Gott allein hier im Raum. Weißt du, es könnte sein, dass du heute in die Ewigkeit kommst. Es könnte sein, du weißt nie, wann dein Leben zu Ende ist. Und dann stehst auch du allein vor Gott. Und weißt du, nicht Menschen schauen dann auf dich, sondern Gott schaut auf dich. Und es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Weißt du, sieh dich so, du stehst vor ihm und er möchte dir begegnen. Halleluja. Okay, da sind noch 2 gekommen. Okay, Halleluja. Geben wir mal Jesus nochmal die Ehre. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Halleluja. Okay, herzlich willkommen. Halleluja. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Könnt ihr ein bisschen näher zu mir herkommen? Lass uns wirklich einfach diese Vorstellung gerade jetzt haben, wirklich im Geist. Wir sind wirklich eingenommen in diesem Raum der Herrlichkeit. Wir sehen gar nicht mehr jetzt, was um uns herum ist. Es geht nicht um die Menschen um uns herum, sondern du stehst jetzt vor Gott. Du stehst vor Jesus, um ihm persönlich zu begegnen. Und er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Aber das Wort Gottes sagt auch, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir errettet. Und deswegen möchte ich einfach dir ganz kurz ein Gebet vorsprechen, laut vorsprechen und du sprichst es einfach laut nach, mit dem du Jesus zum persönlichen Herrn deines Lebens machst. Okay? Sprich mir einfach laut nach, weil die unsichtbare Welt will deine Stimme hören. Du machst es fest mit deiner Stimme. Sag einfach, Herr Jesus Christus, ich möchte dich kennen. Ich möchte den Vater kennen. Ich möchte den Heiligen Geist kennen. Jesus, du bist für mich zur Brücke geworden. Du hast dein Blut für mich vergossen, damit ich neues Leben haben kann, damit ich in die Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Ich möchte dich kennen, Herr. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, wo ich getrennt von dir war. Und nimm du mich jetzt hinein in diese Gemeinschaft mit dir. In Jesu Namen bete ich dieses Gebet. Amen. Amen. Und Vater, jetzt danke ich dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen kostbaren neuen Bruder, Herr, in Jesu Namen. Danke, Vater, dass du gerade jetzt dein Angesicht ihm zugewandt hast, Herr. Und dass du dich ihm zeigst und offenbarst, Jesus, dass er dich erkennt und du ihn. Er sagt dir, ich habe dich erkannt und ich habe dich lange gekannt. Und heute habe ich dich gefunden und du hast mich gefunden. Und von heute an wirst du mit mir reden und ich mit dir reden. Und es wird diese lebendige Beziehung sein. Du wirst mich mehr und mehr kennenlernen. Durch Glauben. Durch Glauben. Halleluja. Er sagt dir, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Oh, Jesus. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Geist. Danke, Herr, für deinen Geist. Danke, Herr, dein Geist sagt, siehe, ich mache alles neu. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Eine persönliche Erkenntnis deiner selbst, Jesus. Danke dir. Oh. Füll dieses geöffnete Gefäß, Heiliger Geist. Oh, füll sie mit deiner Kraft. Füll sie mit deiner Herrlichkeit. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, da ist seine Kraft, da ist seine Kraft, da ist seine Kraft. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wow, der Heilige Geist ist hier. Wenn du über Livestream zuschaust und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann ist es auch für dich. Und du hast vielleicht gerade jetzt dieses Gebet einfach mitgebetet und nachgesprochen. Dann einfach möchte ich dich einfach bitten, schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Da kannst du übrigens auch dein Zeugnis hinschicken, wenn du einfach ein Zeugnis hast, auch von diesem Wochenende. Lass uns einfach wissen, was Gott getan hat. wunder@glorylife.de. Oder wenn du englischsprachig bist, miracles@glorylife.net. Okay? Dann schreib uns einfach eine E-Mail und sag uns, was Gott getan hat. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, auch über Livestream, dann werden wir dir was Kleines zuschicken, dir was schenken und dir einfach weitere Schritte zeigen, die du gehen kannst in deinem Weg mit Gott und in deinem Weg mit Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wie von euch sind gesegnet an diesem Wochenende? Halleluja. Preis den Herrn. Wollen wir mal nochmal der Catherine und dem Tom und einfach auch dem ganzen Team nochmal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Danke, danke, danke. So schön. It's such a privilege to have you here. Such an honor, really. We're so honored. Halleluja. Komm. Halleluja. Danke, Jesus. And we also want to bless you back, and we really speak over you a hundredfold blessing back of everything that you left here with us in the name of Jesus. Thank you, Father, that you protect them on their journey on to Brazil. Thank you that you're working with them, mighty wonders, mighty miracles, mighty salvations. Thank you for the spirit of revival that's following them through the nations, wherever they go in the name of Jesus. Thank you, Father, for greater miracles, greater miracles. Greater miracles. Oh, greater miracles. Hallelujah. Thank you, Jesus. Woo. Thank you, Jesus. Ha. Hallelujah. Hallelujah. We love you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Preist den Herrn. Danke, Jesus.